Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 873 an Schiller. Ich überschicke hier ein kleines Promemoria über meine neue Ausgabe des Cellini zu gefälliger Durchsicht. Man könnte es an Cotta kommunizieren zur Einleitung näherer Verhandlung. Auch daraus, wenn man einig wäre, gleich eine Anzeige formieren. Vielleicht mögen Sie, dass ich heute Abend nach der Komödie mit Ihnen nach Hause gehe, damit man sich näher bespräche. Morgen gehe ich vielleicht wieder nach Jena, um noch einiger guten Tage zu genießen, der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar am 16. Oktober 1802. G.